Ich komme aus Deutschland, sagte er auf Schweizerdeutsch, nach Jahren in der Schweiz. Er sprach fast fließend Dialekt, doch er blieb ein Fremder.